Genießen die Berge der Heimat, die Seen, die Wälder und Wiesen. Wir Freunde von Tirol, wir fühlen uns hier wohl. Die Blumen, der Wind und die Sonne, die Luft auf der Alm, diese Wonne, das gibt's nur in Tirol, man fühlt sich wohl. Die Sonne, die Luft auf der Alm, diese Wonne, das gibt's nur in Tirol, man fühlt.